Am 29. März gab es eine Schulabschlussfeier für die ersten Abgänger der Pyongyango Internationalen Fußballschule. Daran nahmen teil Chae-ryong Hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DEVOJK, die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Lehrer, Schüler und Absolventen der Schule und die Eltern. In seiner Gratulationsrede betonte Chae-ryong Hae, dass die Absolventen die Techniken, die sie in der Fußballschule gelernt und gemeistert haben, restlos zeigen und bei allen internationalen Turnieren die rot-blaue Fahne der Republik demonstrieren sollen. Nach dieser Veranstaltung pflanzten die Schulabgänger zur Erinnerung die Bäume an.